Düsseldorfer Rockcafé. Mit René Jäger. Mein Gast ist heute Tobias Wuttke, auch von Düsselwelle. Genau. Hallo, hallo. Wir starten direkt 60er Jahre Musik, speziell Charts aus 1967. Genau, das immer noch. Die fünfte Sendung mittlerweile. Und wir fangen an mit einem richtigen Oldie von Sonny & Cher, The Beat Goes On. Oh ja, klasse. Die waren auch im Beat Club. Ja, also genau. Alle, die wir hier spielen. In Schwarz-Weiß aber noch. Waren im Beat Club bei Uschi Nerke. Genau. Alles klar. Und ein Jahr später gecovert von Vanilla Fudge, aufgeblasen auf ein ganzes Album. Aber das war Sonny & Cher. Das war ein Hit. Das war ein Riesenhit. Okay. The beat goes on. The beat goes on. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La-da-da-da-dee. La-da-da-da-da. Charleston was once the rage, uh-huh. Current thing, uh-huh. Teeny Bopper is our newborn king, uh-huh. And the beat goes on. The beat goes on. The drums keep pounding a rhythm to the brain. La-da-da-da-dee. La-da-da-da-da. The grocery store, the supermarket, uh-huh. Little girls still break their hearts, uh-huh. And men still keep on marching off to war. Goes on, the beat goes on. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La da da da dee, la da da da da. Grandma's sitting chairs pause and reminisce. Boys keep chasing girls to get a kiss. The cars keep a going faster all the time. Mom still cries, hey buddy, have you got a dime? And the beat goes on. The beat goes on. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La-di-da-di-dee. La-di-da-di-da. And the beat goes on. Yes, the beat goes on. And the beat goes on. And the beat goes on. The beat goes on. Sunny and Cher, das waren schon ganz große. In Düsseldorf waren sie, glaube ich, nie, ne? In der Rheinhalle oder so. Keine Ahnung. Kann ich mich aber sie waren Dauerbrenner damals. Nicht erinnern. Ich kann mich an den Auftritt im Beat Club noch erinnern. Die war ja unglaublich introvertiert. Die konnte gar nicht das Publikum angucken, ne? Die stand wohl so ein bisschen unter der Knute vom. Ja, die haben sich ja auch sehr früh getrennt, weil so sonderlich gut hat er die nicht behandelt. Nicht wirklich. Nee, und dann haben die sich ziemlich früh getrennt. Aber Cher ist ja ein Weltstar geworden und Bono Bürgermeister. Bürgermeister in den USA irgendwo. Naja, aber war schon eine dolle Nummer. Das ist schön, wenn man sich da noch so erinnert. Ne? Small Faces war 67 so auf dem nicht absteigenden Ast, aber das Ende zeichnete sich ab, ja, weil die waren genau. Sich ja auch nicht mehr grün. Mhm. Alle, um zu sagen, die haben sich mehr gekloppt als zusammen gespielt. Ne? Und einer der letzten Titel war My Mind's Eye. Kannst du dich an den Titel noch erinnern? Nicht wirklich, muss man mal hören, vielleicht dann doch. Ja, war nicht mehr so eine Bombe, aber danach ging das ja über in Faces und genau. Dann in Humble Pie. Das waren wieder gespalten. Das waren zwei verschiedene Bands. Alle nur noch gespalten. Die Faces dann mit Rod Stewart als Frontmann. Die haben dann auch einen Weltstar geboren. Ja, Rod genau. Stewart kann man auch sagen, ist ein Weltstar. Ja, klar. Mit der dickste Erfolg war I'm Sailing, glaube ja, ich. Ja, klar. Wir hören jetzt Small Faces mit My Mind's Eye. Und die haben eigentlich alles gut gespielt. Jahr waren mit unendlich vielen Titeln die Kinks vertreten in den Charts. Ich habe hier einen Titel, Mr. Pleasant. Ich weiß gar nicht, wie die das gemacht haben, weil die anderen Bands, die waren alle auf Tour. Die hatten 340 Auftritte im Jahr. Ja. Die hatten nie Zeit, Titel aufzunehmen. Die Kings, die haben sich die Zeit genommen. Die haben die Zeit gehabt. Die haben einfach gesagt, wir spielen dann nicht. Ja. Und die anderen Bands, die haben gesagt, Kohle muss rein, wir touren. Ne? Die haben das schon vorher besorgt, die Kohle. Durch Touren wahrscheinlich. Aber Kings war ja auch eine der ganz großen Bands. Ich glaube, die hatten das auch gar nicht so nötig mit der Kohle. Ne? Ja, das war eine Spitzentruppe, das war schon klar. Die Kohle floss unendlich, ja, kam automatisch. Mr. Pleasant, kannst du dich an den Titel noch erinnern? Ich muss es hören, weil ich kenne schon jede Menge Kings-Titel, aber jetzt zuordnen ist nicht so einfach. Ich könnte den jetzt vorsingen, aber dann würden zu viele abschalten. Ja. Deswegen spielen wir besser das Original ein. Genau. Von den Kings, Mr. Pleasant. Pleasant. How is Mrs. Pleasant? I hope the world is treating you right, and your head's in the air, and you're feeling so proud, 'cause you're such a success, and the whole wide world is on your side. Hey, hey. How's your brother? How's your brand new limousine? 24-inch TV screen. Gives you like prosperity more than you like poverty. Life is easier, so much easier. Life is easier now. Oh, Mr. Pleasant. Around with another young man, and he's taking her out when you have to work late, and it's not so pleasant after all. Hey, hey, how are you today? People say Mr. Pleasant is good. Ja, klar kenne ich das noch. Ja, das war auch eine der großen Nummern von den Kings. Die habe ich mal erlebt hier in Düsseldorf bei einem Soundcheck. Und da hat sich ein Rowdy gewagt, ein Becken anzufassen mit den Händen. Da hat er den fast im Würgegriff gehabt. Na klar, aber Fettfinger. Da konntest du merken, auch die waren sich untereinander nicht grün. Die zwei Brüder waren ja tierisch zerstritten. Ja, ja, ja. Und der Rest war dann auch zerstritten. Und irgendwann sind sie dann auch auseinandergegangen, haben dann aber in den 70ern wieder angefangen, ne? Mit wechselndem Erfolg. Aber war schon eine der ganz großen Bands der 60er. Ja, 1970 hatten die ja den großen Hit Lola. Ich denke, das war so die zweite Ebene unter den Beatles. Ne? Ja, da gab es dann so drei, vier Bands und da gehörten die zu. Kings und so weiter alles. Ja. Ne? Einen Titel habe ich hier auch noch. Der hat sich von 1967 bis 1968 in den Charts gehalten auch. Das ist die Band Easy Beats mit dem Titel Friday on My Mind. Ja. Eine australische Band und die hat ja unglaublich frisch gespielt. Ne? Ja. Und haben dann auch die Stones schon mal ab und zu in Boden gespielt, zweimal. Und dann sind die. Als Vorgruppe. Ja, und dann sind die Stones mit denen nicht mehr auf Tour gegangen. Nicht wirklich, nein, nein. Die wollten die dann nicht mehr haben. Aber lange haben sie sich auch nicht gehalten, 3-4 Titel. Easy Beats, die sind dann auch in anderen Bands aufgegangen. Aber Friday on My Mind war eigentlich auch ein Welthit. Ne? Friday on My Mind ist heute noch bekannt. Ja, war damals auch Riesenhit, Welthit, kannst du sagen. Die sind damit rund um den Globus getourt. Ich höre ihn immer wieder gern. Ich hoffe, die Hörer auch. Monday morning feels so bad. Everybody seems to nag me. Coming Tuesday I feel better. Even my old man looks good. Wednesday just don't go. Ich fand die Easy Beats immer unheimlich toll, wenn die live gespielt haben. Da ging die Post ab. Genau, und das die Stones waren neidisch. Irre. Ja, die waren geschockt, als die loslegten und dann haben sie Stones hinterher ausgepfiffen. Das ist bitter gewesen. Das ja, war bitter. Da musste durch. Ne? So was kann passieren. Vorgruppen ist öfter mal passiert, dass die besser waren als der Top-Act. Gefährlich. Wir gehen jetzt mal zu Pink Floyd, 1967. Ja, die ersten Pink Floyd mit Syd Barrett an der Gitarre. Da fing aber eine ganz andere Musik an mit Pink Floyd. Ne? Ja, klar. Aus welcher Richtung kamen die? Das war dann Psychedelic Rock schon. Sind die einfach so aus dem Nichts aufgetaucht? Oder nee, die gab's waren früher die eine Bluesband. Die hießen auch anders. Die hießen The T-Set. Letztendlich kamen die alle aus dem Blues, ne? Ja. Aber mit C. Emily Play haben die auch einen ziemlich guten Einstieg gehabt. Und ich habe Pink Floyd mal im Fernsehen einen Live-Auftritt gesehen. Das war die Bühne, die schwimmende Bühne vor Venedig. Hast du das gesehen? Ja, das ist eine ganz andere Band dann gewesen. Ja, alleine so ein Auftritt, den kannst du gar nicht mehr toppen. Ne? Nein, da sind die ganzen Fische gestorben. Die Bässe waren zu stark, das haben die nicht ausgehalten. Ja, und die Bewohner von Venedig, die waren nicht unbedingt erfreut über diesen Auftritt. Aber die waren wenigstens nicht tot. Nee, aber die haben alle in die Ecken gepinkelt, da die Besucher. Ne? Das war natürlich ein Riesenproblem. Das heißt, ist bei Riesenkonzerten. Naja, aber diese schwimmende Bühne, das konntest du nicht mehr toppen. Das war optisch, das war unglaublich. Ne? Ja. Aber die Band, sagtest du, die hat eigentlich mit der, was wir jetzt hören, gar nichts mehr zu tun gehabt. Das, was du dann im Fernsehen gesehen hast, das war sogar dann ohne Roger Waters. Also die ganz späten. Ja, der war nicht dabei, das weiß ich noch. Genau. Und bei den frühen hier bei See Emily Play war der Roger Waters natürlich dabei, aber David Gilmour war noch nicht dabei, sondern Syd Barrett, der kreative Kopf, der aber sehr, sehr früh, ja, wollen wir sagen, abgehauen worden ist, weil er nichts mehr zustande brachte. Im beiderseitigen Einverständnis, ja, heißt das so. Ja, wie man das so schön sagt, bei den, wenn man irgendwo angestellt war, genau, dann heißt das so. Hören wir mal rein. See Emily Play von Pink Floyd. Emily tries, but misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow. There is no other day. Let's try it another way. You'll lose your mind and play. Free gates play. See Emily play. Soon after dark, Emily cries. Gazing through trees in sorrow, hardly a sound till tomorrow. On a gown that touches the ground. Float on a river forever and ever. Emily, Emily, there is no other day. Let's try it another way. You'll lose your mind and play. Three games for play. Hier sind wir noch, die Düsselwelle mit der Oldie-Kiste. Der Tobias Wuttke ist noch hier. Ja. Mikrofon ist immer noch René Jäger. Und was wir gerade gehört haben, war eine ganz tolle Band. Ja, die war zukunftsträchtig. Die kam erst richtig ganz groß raus. Psycho-Rock war das. Ja, ne? Psychedelic. Ja, das hört man auch. Aber die Musik hat sich dann in 67 auch sehr gewandelt. Nächsten Titel, da spielen wir mal zwei Titel. Weil die sind beide sehr unterschiedlich, von Procol Harum. Ach ja, klar. Und der Einstieg war mit The Whiter Shade of Pale. Ja, das war ein Riesenhit, basiert auf einem Stück von Bach, nämlich aus dem Air, aus der dritten Orchestersuite. Haben die das damals geklaut oder durfte man das? Bach, ja, es war, wollen wir frei, so ne? sagen, es ist sowieso frei, aber wollen wir so sagen, die waren dadurch inspiriert. Ist auch nicht ganz genau gecovert, ist ein bisschen anders. War kein Bach-Nachkomme, der noch die Hand aufhalten konnte. Das ist einfach zu lang her. Ne? Und dann haben die noch einen Titel in dem Jahr rausgebracht, der hieß Hamburg. Ja. Und das hat nichts mit Bremen oder Hamburg nichts zu tun. Nichts mit Hamburg und auch nichts mit Bremen. Ne? Das ist einfach, die besingen da einen Hut. Ne? Genau. Das ist, war auch ein toller Titel, aber doch sehr unterschiedlich. Wir hängen die mal aneinander. A Whiter Shade of Pale und Hamburg. Thank you. through my playing cards. One of 16 vessel virgins were leaving for the coast, and although my eyes were open, they might just as well have been at first just go sleep, turn the water, shit out. We'll be right back. his hands, they both turned backwards. And on meeting, will devour both themselves and also any fool who dares to tell the time. And the sun and moon will shatter, and the signposts cease to sign. Your trouser cuffs are dirty and your shoes are laced up wrong. You'd better take off your mug, 'cause your overcoat is too long. Your trouser cuffs are dirty. Das war Procularum mit A Whiter Shade of Pale und Homburg. Kann man sich streiten über die Aussprache, ja. Aber das war wirklich ein Hut. Das ist eine Haut auf den Kopf. Aber kein Zylinder, einfach so ein besonderer Hut. Ja, aber schon. Ich habe mal nachgeguckt, die Band tourt heute noch. Tingelt, könnte man eher sagen. Ja. Aber in wechselnder Besetzung, und von den Großen damals ist eigentlich keiner mehr dabei. Nicht mehr wirklich von den Alten. Nee, einer, der 2001 eingestiegen ist, der ist noch dabei. Geoff Whitehorn, das ist ein guter Gitarrist. Der ist ein würdiger Nachfolger von Robin Trower. Aber die haben sich dann ja auch lange gehalten. Ja. So, jetzt habe ich noch... Bin erstaunt. Ja, ich auch. Vor allem, dass die heute noch tingeln. Ja. Dann habe ich noch zwei Bands hier. Move mit Night of Fear und Traffic, Hole in My Shoe. Oh, die Traffic, ja. Wobei ich sagen würde, vom Stevie Gefühl her, Winwood. Traffic war die größere Nummer, ne? Ja. Mit Hole in My Shoe. Das war auch schon ein bisschen spezielle Musik für die Zeit. Ne? Das war moderne Musik. Haben sich sehr dann modern. Auch schon sehr gewandelt. Aber zwei tolle Titel spielen wir auch mal hintereinander. Und dann sind wir schon bald am Ende angelangt. Schauen wir mal. Howling wind into your ear. You listen to the spirits far behind. These things you hear are too much for your mind. Bell strikes and your spine chills like the grey. The chill that turns your blood from red to grey. You know that with these things you see and hear, silent night has turned to a night of wasn't real with 102 soldiers which stood at my shoulder. And all that I knew was the hole in my shoe which was letting in water. Das waren Move und Traffic. Bei Move kann man sagen, die gibt es nicht mehr. Nee. Die sind aufgelöst worden. Man hat sie geopfert für ELO, Electric Light Orchestra. Genau. Und Traffic, da wird noch angegeben, ein einziger Musiker. So eine One-Man-Band. Ja, Stevie Winwood. Der macht alles auf einmal. Der macht alles alleine. Stevie Winwood, der Größte, ja. Der Wichtigste von Aber Traffic. Ob der noch auftritt... Das weiß ich nicht, vielleicht macht das Studio noch ein bisschen. Ja, aber ja. Sind beide nicht mehr am Markt mit Webseiten. Übrigens, 67 war die Zeit, wo man viel mit Sitar machte. Das war indischer Touch. Die Beatles waren ja in Indien beim Maharishi gewesen. Traffic und fing ja auch an eben mit Sitar. Ja, Sitar, eben. Ne? Das meinte ich auch, genau. Dann gehen wir jetzt noch mal zu einem Wahl-Düsseldorfer. 1967, das war Jimi Hendrix. Ja, die Freundin war hier. Ja, die Monika Dannemann, die wohnte ja hier in Düsseldorf. Und da war der natürlich auch oft hier, der lief auch hier rum in Düsseldorf. Ja, ja. Der war damals schon sehr groß, so richtig gespielt. Ein Einzelauftritt hatte er in Düsseldorf. Der hatte doch, in der Rheinhalle war er. Die ganzen Platten, die er aufgenommen hat, so richtig schön sind die nicht aufgenommen. Ne? Der hat mehr Wert auf Druck gelegt, aber nicht auf... Ja, das war Zukunftsmusik, die der machte. Das war weit, weit voraus. Ich denke mal, die eine Platte, die er rausgebracht hat, Manic Depression, da habe ich immer gesagt, er beschreibt seinen Zustand. Ja, vielleicht stimmte das zur Hälfte auch. Ich glaube es, ja. Mhm. Aber wir hören jetzt mal Purple Haze von Jimi Hendrix. Das war... Großer Hit. 67 in den Charts. Ja. Nicht ganz oben, aber doch im oberen Feld. Ja, ja, ja. Thank you. or just the end of time? Der nächste Titel, den ich hier anbieten kann, ist wieder eine völlig andere Musik. Und zwar ist das von John Smith and the New Sound. Tobi, du kennst das bestimmt. Oh nee, das kenne ich gar nicht. Die haben gesungen Winchester Cathedral. Och. Das war so ein bisschen instrumental und hinterher noch ein bisschen Gesang. Aber ist eine lucky Nummer. Hatte aber wahrscheinlich nichts zu tun mit dem gleichlautenden Titel von Graham Nash später aus dem Jahr 1980. Das glaube ich nicht. Aber wir hören die mal an. Dann kannst du ja sagen, ob du die erkannt hast vielleicht. Klar kenne ich das. Oh, schauerlich. Ja, eine absolut tolle Nummer war das nicht. Nee. Aber war damals einige Wochen sogar in den Charts. Kann mich erinnern, ja. Muss ja nicht alles gut gewesen sein, was da drin war. Ne? Genau. Die Meinungen gingen auseinander. Erheblich ja. Damals in der Zeit. Jetzt habe ich noch hier in der Liste stehen, oh Tobi, da musst du hart bleiben jetzt hier. Von Herman's Hermits, No Milk Today. Das war erstaunlicherweise eine ganz große Nummer. Ja, ja, also die kann man sich vorstellen, ja. Viele, viele Wochen in den Charts. Mhm. Und so beim Putzen, da konnte man das schön hören. Länger in den Charts als von den Beatles, Hello, Goodbye. Das muss man sich mal vorstellen. Das eben. Hängen wir noch hinten dran. Mhm. Damit die Leute wieder ein bisschen wacher werden dann. Ne? Genau. No Milk Today fand ich selbst sehr, sehr schlimm. Aber die Geschmäcker waren halt verschieden, ne? Ja, mir bleibt dann nur noch zu sagen, diese Oldie-Kiste war eine Produktion der Düsselwelle. In der Technik heute die liebe Steffi, vielen Dank. Mein Gast Tobias Wuttke, auch von Düsselwelle, hast dich wacker geschlagen. Mann. Einige Titel habe ich deinem Gesicht entnehmen können, haben dir nicht so gefallen. Aber bei Jimi Hendrix wird dein Gesicht wieder heller. Ja. Okay, bis zum nächsten Mal im nächsten Monat. Da spielen wir dann den Rest von 67. Und dann gehen wir nach 68. Aber 67 war schon ein unglaubliches Umbruchjahr in der Musik. Beat-Musik damals. Ja. Ne? Die Weiterentwicklung, die fing eigentlich in 67 an. Okay, bis zum nächsten Mal sagen wir von hier aus tschüss, tschüss. Tschüss. Und vielen Dank fürs Mitmachen, für die Technik und fürs Zuhören. Bis dann, ciao, ciao. The bus. bottle stands forlorn, a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight, but people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know the palace there had been behind the door where my love reigned a queen? No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turn nine today. But all that's left is a place dark and lonely. A terraced house in a mean street back of town becomes a shrine when I think of you only, just to up to down. No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turn nine today. As music played, start of our romance. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know a palace there had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, my love has gone away. The bottle stands for Lord, a symbol of the dawn. Stands for Lord, a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight, but people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know a palace there had been behind the door where my love reigns as queen? No milk today.